Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute mit Blick auf die Wahlen in Baden-Württemberg vor allen Dingen eine Frage zu klären haben, nämlich wie um alles in der Welt soll das bloß gehen? Wie soll das vor allen Dingen gut gehen mit den Grünen und mit der CDU? Während nämlich die Grünen-Chefin Franziska Brandner sagt, es gab keine Kampagne gegen den CDU-Kandidaten Manuel Hagel. Und es ärgert mich richtig, wenn das vor allem immer dann behauptet wird, wenn es um die Diskriminierung von Frauen geht, spricht der Innenminister der CDU, Thomas Strobel, der uns aus Stuttgart zugeschaltet ist, von einer, zitiere, Kampagne aus der untersten Schublade. Es ist, sagt er, einfach nicht in Ordnung, in der Öffentlichkeit so zu tun, als habe die Führung der Grünen gar nichts damit zu tun. Und weiter, das wird jetzt in den Koalitionsverhandlungen brutal hart für die Grünen. Klingt wie eine Drohung. Dennoch, schönen guten Abend Ihnen beiden. Ich freue mich sehr, dass das klappt. Ja, natürlich sagt Michael Brücker, der heute Abend ebenfalls unser Gast ist, natürlich haben die Grünen das geschickt inszeniert und es war definitiv nicht brav, was sie da gemacht haben. Aber eigentlich müssten wir mal ganz dringend und ganz grundsätzlich über die Fake News rund um die Lifestyle-Teilzeit sprechen, die führende Grüne gegen die CDU verbreitet haben. Was meint er damit? Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ja, und wir wollen heute ein weiteres Mal in den Nahen Osten schauen. Zum einen mit Azadeh Samirirat, im Iran geboren. Eine der meistgefragten Gesprächspartnerinnen dazu, weil sie wie kaum eine andere das System erklären kann, dass die Welt schon so lange in Atem hält. Selbst wenn man alles abträgt, sagt sie, wenn man die oberste Führungsspitze einfach ausschaltet, dann haben sie immer noch ein zweites System unter diesem Turban liegen. Und das ist sehr, sehr gefestigt. Und es dauert lange, glaubt sie, bis dieses zweite System kollabiert. Warum das so ist, wird sie uns erklären. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Und das hat auch damit zu tun, und da kommt der Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte Nico Lang ins Spiel, dass sich dort gerade, wie er sagt, ein neuer Charakter von Krieg zeigt. Dieser Krieg, sagt er, ist ein Wendepunkt. Jetzt schon, denn die Idee der alten amerikanischen westlichen Überlegenheit durch Technik bricht gerade in sich zusammen und stattdessen zeigt sich eine ganz neue Ökonomie des Krieges, nämlich, Achtung, billig schlägt teuer, Masse schlägt Perfektion, Tempo schlägt Tradition. Gespräche mit ihm sind immer enorm aufschlussreich. Das hier ganz besonders. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und gleich zu Beginn die Frage an Franziska Brandner. Frau Brandner, Sie haben sehr gefeiert. Wir haben alle diese Bilder gesehen. Özdemir wird mit, glaube ich, 30,2%, ne, ist das amtliche Endergebnis zum Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg. Und zwar unter anderem deswegen, weil er sehr erfolgreich so getan hat, als hätte er mit den Grünen nichts zu tun. Wie sehr stößt ihn das auf? Damit meint er ja Sie. Nein. Doch? Nein. Ich freue mich sehr über den wirklich fulminanten Sieg und die Aufholjagd, die Cem hingelegt hat. Ist einfach grandios. Und ich freue mich vor allen Dingen darüber, dass viele in Baden-Württemberg 30% gesagt haben, wir möchten, dass auch in Zukunft eine starke Wirtschaft mit Innovation, Klimaschutz zusammenpasst, dass wir weltoffen sind und heimatverbunden. Und das sind die grünen DNAs, die wir haben. Und deswegen ist es super, dass Cem gewonnen hat. Und wir haben eben also, auch die... Sie kennen ja dieses berühmte Plakat, ne? Sie kennen ja dieses berühmte Plakat. Ja, super Plakat. Ja. Finden Sie das gut? Ja. Das, so hat er das plakatiert, ja, ne? Ja, ist auch richtig. Also, steht da irgendwo die Grünen? Das weiß in Baden-Württemberg jeder, dass der Grüner ist. Nee, aber ernsthaft, warum steht das da nicht? Weil es jeder weiß. Also in Baden-Württemberg weiß jeder, dass Cem Özdemir ein Grüner ist. Der ist der bekannteste Politiker, der Quatsch, beliebteste. Obanda. Nee, ist kein Quatsch. Außerdem tritt er nicht an für einen Parteitag, sondern für Baden-Württemberg. Warum schreibt er da nicht drauf, die Grünen? Weil er sagt, ich möchte Ministerpräsident werden für Baden-Württemberg. Und jeder weiß, dass der Grüner ist. Wenn er draufschreibt, die Grünen, schafft das nicht? Warum? Er ist ein Grüner durch und durch und tritt als solcher an. Sein Ziel ist, eine starke Wirtschaft zu verbinden und das mit Klimaschutz zusammenzubringen. Und ja, Baden-Württemberg, ich meine, das ist die gesamte Südschiene. Bei uns gibt es so ein bisschen einen Volkssport, sich von dem Norden abzusetzen. Wollen wir uns noch eins anschauen? Das hier mache ich auch sehr. Sehr gut. Das Land im Blick, Özdemir, der kann es. Ja, ist doch richtig. Schon wieder keine Grünen. Was ist das? Ja, aber wissen Sie, haben Sie mal die Bundestagswahlprogramme sich angeschaut? Also wir machen einen personalisierten Wahlkampf mit dem Spitzenkandidaten, dem Ministerpräsidentenkandidaten, der es kann. Was erzählen wir uns jetzt hier gerade gegenseitig für Geschichten? Das ist doch Quatsch. Nee. Wissen Sie, ich weiß, dass Sie das gerne von mir hören möchten, aber Cem Özdemir ich frage nur, warum Ihr eigener Spitzenkandidat in Baden-Württemberg offensichtlich mit Ihnen, ich meine jetzt nicht mit Ihnen persönlich, ich glaube, dass er Ihnen persönlich sogar ziemlich nahe steht, weil Sie die Dinge sehr ähnlich sehen wie er, aber mit der Grünen Partei offensichtlich nichts zu tun. Wissen Sie, ich war als Bundesvorsitzende in fast jedem Wahlkreis. Ich war wochenlang on Tour, habe jeden Abend auch die Räume voll gemacht. Wir haben einen Wahlkampf gemacht ohne Ende. Ich war bei vielen Unternehmen. Wir haben diesen Wahlkampf gerockt. Wir haben dafür gesorgt auf Bundesebene, dass er den Wahlkampf machen konnte, wie er es wollte. Und ja, natürlich. Wir sind das gallische Dorf bei den Grünen in Baden-Württemberg. Ich lege schon Wert darauf, hier steht nicht die Bundespartei zur Wahl. Hier stehen die Grünen Baden-Württembergs zur Wahl. Ist ja richtig. Das klingt so wie Markus Söder, ne? Nee, es ist nicht Markus Söder, weil es ging um einen ernsthaften Söder der Wahlkampf. Grünen. Nee, es geht um einen ernsten Wahlkampf der Grünen. Aber natürlich, wenn Sie sich anschauen, historisch bedingt, die Grünen in Baden-Württemberg sind aus sehr unterschiedlichen Wurzeln entstanden. Na, wir hatten die Kommunisten wie Winfried Kretschmann. Ja, dann hatten wir diejenigen, die Winzer, konservativ geprägte. Wir hatten sehr Linke. Sie kommen aus der Ecke. Ich bin Baden-Württembergerin. Ja, genau. So, ich kenne das. Und bei uns im Badischen, mal ganz ehrlich, Preußen, die haben unsere Revolution kaputt gemacht. Ja? Das ist wirklich alles, was Berlin ist. Und Preußen ist da nicht so gut. Da hilft das immer, wenn man Wahlkampf dagegen macht. Den historischen Exkurs in allen Ehren, aber das kauft Ihnen ja keiner ab, wenn Wieso? Sie das jetzt hier so erzählen. Ich sage es Ihnen ganz deutlich, Baden-Württemberg hat eine eigene Tradition. Herr Strobel wird sagen, selbst bei uns ist es manchmal sogar nur der Badener, der Kurpfalz, ja, in der Kurpfalz oder Schwäbische. Okay. Aber man ist stolz darauf, Baden-Württemberger zu sein. Das kann ja beides richtig sein. Man kann ja Baden-Württemberger sein, ein Stolzer und auch noch ein Grüner. Das ist ja Cem. Herr Strobel, wie haben Sie das denn wahrgenommen, diesen Wahlkampf? Hat Cem Özdemir eigentlich die Grüne Partei verleugnet? Kann man das so sagen? Naja, jedenfalls gab es Zeiten, liebe Frau Brandler, da haben die Grünen das schon auch aufs Plakat geschrieben. Also wenn ich mich recht entsinne, bei Winfried Kretschmann ist das immer so gewesen. Und dass man das jetzt anders macht, die Grünen offensichtlich verstecken muss, das ist schon, finde ich, erklärungsbedürftig. Also wir bei der CDU haben kein Problem damit, ich auch nicht. Bei mir ist das auf dem Plakat draufgestanden und ich finde, da kann man doch vor den Bürgerinnen und Bürgern auch dazu stehen. Michael Brücker sagt, selten hat ein Landesspitzenpolitiker so sehr gegen die eigene Bundespartei Wahlkampf gemacht. Ja, Cem Özdemir ist ein Konservativer mit grünem Antlitz in vielen inhaltlichen Positionen gewesen. Und deswegen, wir müssen gar nicht über die Optik gehen, die eine Sache, die andere Sache ist. Steuerreform, Steuersenkungen, Rentenreform, eine Migrationspolitik, wo sich mancher Grüner im Bundestag die Ohren zugehalten hat, weil er das nicht hören wollte, inklusive Drittstaatsverfahren, Abschiebezentren. Cem Özdemir hat so viele Positionen konträr zur grünen Mitte im Deutschen Bundestag formuliert, dass natürlich ihm klar war, er kann nur gegen den grünen Bundestrend gewinnen. Und das hat er deutlich gemacht, übrigens auch schon am Anfang. Das wissen Sie besser als ich, Frau Brandner, als er gesagt hat, ich brauche maximale Beinfreiheit. Und natürlich können Sie mit historischen Traditionen kommen. Die gibt es in Saarland auch, die gibt es in Niedersachsen auch, die gibt es übrigens in Nordrhein-Westfalen auch. Dort standen die Grünen auch mit ihrem Logo auf dem Plakat. Es ist der maximal wirklich freiheitlichste Wahlkampf gegen die eigene Bundespartei, den ich zumindest erlebt habe. Das heißt, was ist das, eine Zäsur? Ja, die Frage für die Grünen ist eine strategische jetzt. Wollen die Grünen mehr Özdemir wagen? Dann werden sie radikal in die Mitte rücken müssen bei den Themen, die ich gerade genannt habe. Wirtschaft, innere Sicherheit, Verbrenner aus Autostandortpolitik. Das sind alles Themen, die einigen Abgeordneten in Ihrer Fraktion, Frau Brandner, nicht gerade gut tun würden, diese Position zu vertreten. Und die Frage ist, ob die Grünen in diese Richtung gehen wollen oder ob Sie das als Sonderfall betrachten und Cem Özdemir so ein bisschen der Mahner und Meckerer am Seitenrand bleiben wird und die grüne Bundespolitik ihre eigene sein wird. Lass uns einmal über die CDU sprechen. Frau Brandner sagt ja zu Recht, da gab es eine fulminante Aufholjagd. Ja. Im Oktober noch lag die CDU bei 31%, die Grünen bei 17. Respekt, dass das so funktioniert hat. Aber Herr Strobel, wie konnte das passieren, dass man sowas noch vergeigt? Zunächst einmal Respekt vor dieser Aufholjagd. Ich will Frau Brandner auch dazu gratulieren, dass die Grünen bei den Zweitstimmen vorne liegen. Bei den Erststimmen sieht es anders aus. Hier liegt die CDU vorne. Wir haben jetzt die interessante Situation im baden-württembergischen Landtag, dass die Grünen 56 Abgeordnete haben, Die CDU hat ebenfalls 56 Abgeordnete. Wir haben also Gleichstand, was die Anzahl der Abgeordneten angeht. Und das ist ja eine bemerkenswerte Lage nach diesem Wahlkampf jetzt im Landtag von Baden-Württemberg. Was folgt denn für Sie daraus, Herr Strobel? Was heißt das? Das heißt, dass wir einen Landtag haben mit einer sehr kleinen demokratischen Opposition. Und ich bedauere ein wenig, dass gerade in den letzten Wochen aus den Reihen der Grünen das politische Klima in Baden-Württemberg tatsächlich ziemlich vergiftet worden ist. Das hätten ja die Kretschmann-Grünen, mit denen wir jetzt 10 Jahre verlässlich, vertrauensvoll, erfolgreich zusammenarbeiten, nie gemacht. Und leider hört es ja nicht auf. Es wird von Teilen der Grünen, die offensichtlich nicht begriffen haben, dass am 8. März der Wahlkampf zu Ende gewesen ist, weiter dieses grüne Gift versprüht. Was meinen Sie mit Deswegen grünes müssen wir jetzt erstmal das. Herr Strobel, was meinen Sie mit grünem Gift? Naja, es gab von einer grünen Bundestagsabgeordnete angezogen eine Kampagne gegen den Spitzenkandidaten der CDU, Manuel Hage. Er wurde im Netz in die Nähe eines Pädophilen, eines Kinderschänders gebracht. Und das ist natürlich überhaupt nicht in Ordnung, so etwas. Ich finde, es ist Frau Brandner auch nicht in Ordnung zu sagen, damit haben wir überhaupt nichts als Grüne zu tun. Das ist eine grüne Abgeordnete gewesen, die das gestartet hat. Das wurde von zahlreichen Grünen beflaggt. Und was überhaupt gar nicht geht, ist, dass weitergemacht wird. Der Wahlkampf ist seit Sonntag rum. Und auch das sollte sich bei den Grünen insgesamt herumsprechen. Das grüne Gift tut dem Klima nicht gut. Grüne brauchen eine Entgiftungskur. Und die Grünen müssen das politische Klima in Baden-Württemberg jetzt klären. Da stehen jetzt ein paar harte Anwürfe im Raum. Pädophil ist gerade gefallen, Kinderschänder ist gerade gefallen. Hat irgendjemand aus der Grünen Partei das in irgendeiner Weise so gesagt, Herr Strobel? Oder meinen Sie ganz grundsätzlich die Kommentierung im Netz? Ich meine die Kommentierung im Netz, aber dass das im Netz eine derartige Verbreitung gefunden hat. Aber das war keine grüne Kommentierung, das mal klar zu sagen. Das weiß ich jetzt nicht, ob da einzelne Grüne dran beteiligt waren, aber die ganze Sache initiiert wurde von einer grünen Abgeordneten. Es wurde auf dieses Thema überhaupt gelenkt. Es wurde dann im Netz gehypt. Und man hat das alles in Kauf genommen, das geschrieben wurde vom Schwaben, Epstein und dergleichen mehr. Schauen Sie, Herr Lanz, da muss man auch mal schauen, was das mit einem Menschen, was das mit einer Familie macht. Und die Ursache ist, bei den Grünen zu suchen. Es wird weiter betrieben im Netz durch Grüne. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das müssen wir klären miteinander. Ja, wir sollten mal einen Moment darüber reden. Und wir sollten mal klären, über welche Szene wir eigentlich reden. Die entsprechende Szene stammt aus dem Jahre 2018. Manuel Hagel, es war, glaube ich, Februar 2018. Manuel Hagel hat kurz zuvor, Herr Brücker, eine Realschule besucht, so, und lässt sich wenige Wochen später bei einem Fernsehinterview wie folgt darauf ein. Ich war vor wenigen Wochen in einer Realschule bei uns im Wahlkreis. Eine Klasse, 80% Mädchen. Also da gibt es für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als diesen. Und dann begann, und ich war es nie vergessen, die erste Frage, sie hieß Eva. Braune Haare, rehbraune Augen. Das ist die Szene, die Sie meinen, ne? Das ist die Szene, diese 8 Jahre alte Interview, das mit entsprechenden Kommentierungen von einer grünen Abgeordnete in diesen Wahlkampf eingeführt worden ist und dann zu übelsten Kommentierungen im Netz geführt hat. Meine Frage, was genau ist daran Kampagne? Er hat das ja genau so gesagt. Das hat in einem Fernsehstudio genau so stattgefunden. Er hat es selber im Nachhinein als Mist bezeichnet. Also offensichtlich gibt es da auch ein Unrechtsbewusstsein. Offensichtlich hat er selber das Gefühl, das war nicht gut, was er da gemacht hat. Und sagt dann mit Blick auf seine Frau, die hat mir danach ordentlich den Kopf gewaschen. nochmal, was genau ist daran die Kampagne? Ist es der Zeitpunkt? Ist es die Art und Weise, wie es dann kommentiert wird? Oder ist es die Tatsache, dass es überhaupt rausgezogen wird, ein 8 Jahre altes Video? Also, dass das so gesagt worden ist vor 8 Jahren, das steht ja alles außer Zweifel. Und wie finden Sie das? Wie finden Sie die Einlassung prinzipiell? Hat ja selber, und Manuel Hagel hat das ja selber klargestellt. Damit können wir daran einen Haken machen. Das andere ist die Kampagne, nach der Sie gefragt haben. Mhm. Und das war vom Zeitpunkt her, am Tag, an dem das sogenannte Triell im Fernsehen stattgefunden hat, zwischen den Ministerpräsidentenkandidaten, dann wurde es im Netz unter tätiger Beihilfe zahlreicher Grünen wirklich gehypt. Ja? Mhm. Und dann gab es die entsprechenden Kommentierungen. Und das geht ja bis heute. Und das ist der Punkt, den ich nicht in Ordnung finde. Und einen zweiten Punkt finde ich nicht in Ordnung, dass die grüne Führung sagt, da haben wir überhaupt gar nichts damit zu tun. Ich will nur sagen, es gab vor dem Bundesparteitag aus Reihen der CDU ein paar wirtschaftspolitische Vorschläge, die auch nicht von der CDU-Spitze kamen. Trotzdem musste die sich dafür ständig rechtfertigen. Ich will wirklich mal wissen, was hat die grüne Spitze getan, um eine solche Kampagne, die ihnen ja zumindest entglitten ist, wenn man schon keine Verantwortung für bestimmte Äußerungen hat, um das zu stoppen, um das heute zu stoppen, wo doch der grünen Spitzenkandidat Cem Özdemir sagt, er würde gerne mit den Grünen reden. Er sagt ja, er habe schon mit uns Gespräche, von denen ich gar nichts weiß und auch in der CDU niemand etwas weiß. Und deswegen, wir brauchen eine Klärung des politischen Klimas. Das muss von den Grünen jetzt erledigt werden. Mhm. Und es kann nicht so weitergehen, dass diese Anwürfe im Netz weiter im Grunde täglich stattfinden. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Strobel. Wenn es ein solches Video über Cem Özdemir gegeben hätte, hätten Sie das benutzt? Ich rate immer von dieser Art von Kampagnen ab. Wissen Sie, ich war im Deutschen Bundestag gewesen. Da gab also Sie hätten das nicht Grünen öffentlich gemacht. Problem. Mhm. Lassen Sie mich gerade den Satz zu Ende sprechen, dann ist die Frage auch wirklich klar beantwortet. Da ging es um Flugmeilen, da ging es um Anzüge, die ein gewisser Herr Hunzinger finanziert hat. Und meine Fraktion, die CDU-CSU-Fraktion, war damals auf dem Weg, das groß zu skandalisieren. Ich habe intern, manche Grüne wissen das, sehr dazu geraten, das eben nicht zu machen. Wenn man das immer macht, unsere Demokratie leidet darunter. Und die Lebenserfahrung zeigt, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, zeigen immer 3 Finger auf einen selber. Ich habe abgeraten, gegen die Grünen diese Dinge zu skandalisieren. Und das beantwortet auch Ihre Frage. Eine derartige Kampagne würde ich sehr abraten. Und das will ich hinzufügen. Das waren wir bisher von den Grünen auch nicht gewohnt. Kretschmann-Grüne haben so etwas nie gemacht. Michael Brücker schüttelt schon die ganze Zeit den Kopf, bevor wir gleich zu Frau Brandner kommen. Ich würde es gerne differenzierter sehen, lieber Herr Strobel. Ich weiß, dass Sie diese Rolle gespielt haben bei den sehr alten Vorwürfen gegen Cem Özdemir, woraufhin er übrigens sein Mandat zurückgegeben hat, ein Jahr später ins Europaparlament gegangen ist. Das war damals durchaus eine handfeste Affäre, wurde auch über Monate diskutiert, ist sehr lange her bei der... Da reden wir über die Bonusmeilen-Affäre. Aber auch die Verbindung zu Munzinger, die Bonusmeilen-Affäre wäre heute wahrscheinlich im Lichte anders diskutiert. Trotzdem haben Sie recht, das hätte man hochziehen können, haben Sie nicht getan. Punkt 2 ist aber auch, eine grüne Bundestagsabgeordnete hat nach meiner Kenntnis nicht gezielt durch Steuerung, Koordination der grünen Führung diese Kampagne gemacht. Die Grünen haben ein Video öffentlich kommentiert, das ohnehin in der Südwest-CDU ja selbst beim Wedding des Kandidaten vor 1,5 Jahren ja bekannt war. Man wusste, dass es dieses Video gibt und das ist eine anzügliche, mehr als unglückliche Äußerung eines erwachsenen Mannes über Realschülerinnen, die man zu Recht diskutieren muss. Ob das direkt dann eine Kampagne ist, das wage ich sehr zu bezweifeln, wenn die Grünen Führung und Herr Özdemir nicht selber das in Auftrag gegeben hat oder verbreitet hat, dass eine Bundestagsabgeordnete das thematisiert vorm Wahlkampf, ist klar. Und ein Satz, lieber Herr Strobel, das ist aus meiner Sicht, im Fußball würde man sagen, internationale Härte. Schauen Sie sich an, was die CSU im Bundestagswahlkampf zu den Grünen gemacht hat. Und wenn ich mir andere und alte Videos von Annalena Baerbock, Robert Habeck anschaue, da wurde mit harten Bandagen gekämpft, aus meiner Sicht zu Recht. Wenn die Inhalte es hergeben, darf ich es thematisieren, ob ich es selber in Auftrag gebe und ob ich es verfälsche oder meinetwegen auch so kommentiere, wie Sie es gerade eben gesagt haben, das wäre ein Problem. Das habe ich jetzt aber bei den Grünen so nicht gesehen. Absolut, lieber Herr Bröker. Wem es zu heiß ist in der Küche, soll nicht in die Küche gehen. Und Wahlkampf ist auch Kampf. Alles in Ordnung. Ich war selber mal Generalsekretär meiner Partei über viele Jahre gewesen. Aber es ist dann nicht in Ordnung zu sagen, mit all dem haben wir gar nichts zu tun, so, wenn man das über Tage und Wochen und selbst noch nach dem Wahltag als Grünenführung weiterlaufen lässt. Wissen Sie da mehr, Herr Strobel? Sie sagen das jetzt zum wiederholten Mal. Wissen Sie da mehr? Hatte die Grünenführung was damit zu tun? Nein, aber sie lässt es laufen. Das ist eine Bundestagsabgeordnete der Grünen, wenn ein umgekehrter Vorgang wäre, würden Sie doch von der CDU-Führung verlangen, dass man vielleicht mal mit ihr redet, vielleicht so etwas stoppt, Einhalt gebietet, das jedenfalls klärt. All das kann ich nicht feststellen, sondern ich stelle immer nur fest, dass die Grünen-Führung sagt, wir haben damit gar nichts zu tun, als wäre das irgendwie von einem fremden Stern. Nein, das kommt aus der Partei der Grünen und dann hat man auch eine gewisse Verantwortung für so etwas. Weil Sie vorhin gerade, das ist sehr interessant, Herr Strobel, mehrfach Winfried Kretschmann erwähnt haben, mit dem Sie, glaube ich, auch auf einer persönlichen Ebene wirklich sehr verbunden sind. So lese ich das immer wieder. Sie sind sich wirklich zugetan. Und deswegen erwähnen Sie, glaube ich, das auch immer wieder und sagen, mit den Kretschmann-Grünen hätte es das so nicht gegeben. Das dröhnende Schweigen Ihres Freundes Winfried Kretschmann dazu, wie finden Sie das eigentlich? Der sagt nichts dazu. Nichts. Also ich habe mit ihm darüber gesprochen. Normalerweise berichte ich aus solchen Gesprächen öffentlich nicht. Das kann ich jetzt aber, glaube ich, sagen. Er hat mir glaubhaft versichert, dass er nichts davon wusste, dass er nichts damit zu tun hat. Das glaube ich ihm. Das glaube ich ihm auch. Wirklich. Aber Sie haben doch gerade gesagt, in der CDU hätten Sie die Kraft zu sagen, weil das überhaupt nicht seine Art ist. Ja, jetzt ist Winfried Kretschmann weder der Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl, noch ist er der Parteivorsitzende der Grünen oder Ähnliches. Das also ist da, nicht lassen seine Sie, da lassen Sie jetzt Aufgabe. Im Vergleich... Also ich habe eine gewisse Vermutung, was er von solchen Aktivitäten hält. Aber das ist nicht seine Verantwortung. Das ist der Ministerpräsident von Baden-Württemberg und nicht der Spitzenkandidat und auch nicht Parteivorsitzender bei den Grünen. Frau Brandner. Da müssen schon andere ran. Ja, sitzt heute zum Beispiel hier. Frau Brandner, warum haben Sie das nicht gestoppt? Also Herr Strobel hat ja gerade unterstellt, wir hätten das Ganze in Auftrag gegeben, davon gewusst. Von einer Auftragsarbeit, Frau Brandner, legen Sie mir bitte nicht Worte in den Mund, Strobel, die ich also so nicht gesagt habe. Das ist nicht in Ordnung, das macht es auch nicht besser. Das ist ein ziemlich hohes Ross, auf dem Sie da sitzen. Nein, Herr Strobel, ich bin froh, wenn Sie sagen, es war nicht unsere Kampagne. War nicht die Rede. Ich habe klar gesagt, es gab eine Kampagne, die Sie haben treiben lassen, die Sie nicht gestoppt haben. Einer Auftragsarbeit war bitteschön nicht die Rede. Mhm. Das ist ziemlich arrogant, was Sie hier machen. Mhm. Herr Strobel, ich bin ja sehr froh, wenn Sie jetzt sagen, das war nicht unsere Kampagne. Man sollte sich zumindest zuhören. Ich habe zugehört und ich bin froh, wenn Sie es noch mal klarstellen und sagen, dass es nicht unsere Kampagne war. Offensichtlich nicht. Ich muss gar nichts klarstellen. Wenn Sie sagen, dass es nicht unsere Kampagne war, ist es auch richtig so. Es war nicht unsere Kampagne. Ich wusste davon nichts. Und wenn mich jemand gefragt hat, habe ich gesagt, teile es nicht. Aber was mich wirklich sehr ärgert, wir hatten die Situation, Cem hat dann auch gesagt, Fehler passieren. Er hat ja selber Fehler gemacht, daraus kann man lernen. Und damit war uns eigentlich die Sache durch. Und seit Tagen und Wochen diskutieren wir jetzt darüber, ob man dieses Video hätte posten sollen oder nicht und nicht wirklich über den Inhalt dieses Videos. Und das ist ja das, was die Debatte am Laufen gehalten hat. Und was mich auch zunehmend ärgert, wissen Sie, ich bin jetzt lange auch frauenpolitisch unterwegs und kenne diese Debatten. Und das ist immer so, eine Frau macht etwas nochmal, teilt etwas, was eh schon öffentlich ist. War ja nichts Privates, sondern das ist etwas, was er im Fernsehen so gesagt hat. Das ist etwas, das konnte man finden. Und das fand ich interessant, dass der Strobel sagt, uns war klar, dass es dieses Video gibt. Und wir haben es nicht als besonders anstößig empfunden. Und dann sagt er, es war ein Fehler. Dann sagt der Özdemir, Fehler passieren. So. Und dann wird aber tagelang danach diese junge Frau angegriffen und gesagt, wie unglaublich, wie unmöglich. Und das ist immer der gleiche Reflex. Wenn Frauen diese Themen ansprechen, dann werden die Frauen diejenigen, die attackiert werden. Und das ist, glaube ich, das, Herr Strobel, wo viele sagen, nee, wirklich, aufhören. Und ich möchte jetzt gar nicht anfangen über irgendwie Kampagnen gegen uns Grüne, möchte ich gar nicht ins Detail gehen, auch in diesem Wahlkampf. Ne? Es gibt einen Minister in Baden-Württemberg, der heißt Haug, der hat kurz vor der Wahl gesagt, Herr Özdemir und die Grünen möchten alle Privatautos verbieten. Ja, totaler Quatsch, das ist sogar auch noch gelogen. Ja, also so. Aber es ist egal, ich finde wirklich... Zu dem Thema kommen wir gleich. Nee, aber ich möchte einfach nur sagen, Herr Strobel... Sie schenken sich da alle gegenseitig gar nichts. Ich möchte einfach jetzt nur sagen, für mich ist es wichtig, dass für uns das eigentlich dann durch war. Und ich möchte hier auch sagen, Herr Strobel, ich finde, wir haben doch jetzt eine Aufgabe in Baden-Württemberg. Nee, nicht ablenken, Frau Bandas. Für ihn ist es ja gar nicht durch, das merken Sie ja. Und ich würde gerne einmal die Frage beantwortet haben, warum haben Sie es nicht aktiv gestoppt? Sie haben gerade gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, so im persönlichen Gespräch, da habe ich gesagt, teile es nicht. Das ist ja was ganz anderes, als wenn Sie mit der ganzen Autorität Ihres Parteivorsitzes hingehen und sagen öffentlich, Leute, das ist nicht in Ordnung, hört auf damit. Wissen Sie, warum haben Sie das nicht gemacht? Wir haben eine junge MdB, die sehr selber diese Erfahrung gemacht hat mit Politikern, die sie offensichtlich also nicht korrekt angesprochen haben, diskriminiert haben. Dann hat sie dieses Video gesehen und hat das geteilt. Und ich finde, da ist etwas dran, und das sage ich als Frau und auch als Mutter, wo ich immer gedacht habe, es ist doch richtig, dass das auch natürlich bekannt ist. Es ist öffentlich, es ist bekannt. Frau Bandner, das ist doch alles nicht der Punkt. Nee, der also, Punkt, dass das onkelig ist und dass man das so nicht macht. Ja. Und ich glaube, keiner der hier anwesenden Männer im Raum würde so etwas so sagen. Hoffentlich. Ja, sicher nicht, weil sich das nicht gehört, finde ich. Müssen wir gar nicht drüber reden. Aber es geht um den Zeitpunkt, wann man sowas dann plötzlich veröffentlicht. Wissen Sie, und ich bin über ein anderes Detail noch gestolpert. Stimmt es, dass sich Zoe Meyer, das ist die Frau, über die wir reden, und Cem Özdemir wenige Tage vor Beginn dieser Veröffentlichung persönlich getroffen haben? Weiß ich nicht. Kann das sein? Weiß ich nicht. Die kennen sich, die haben gemeinsam Landwirtschaft gemacht. Wissen Sie, die Sache, wir haben mit den Stuttgarter, mit Cem gesprochen, ob sie es wussten. Die haben gesagt, das wussten sie nicht. Aber ich möchte noch mal dahin gehen. Haben Sie Zoe Meyer gefragt? Wir haben mit ihr gesprochen. Sie hat gesagt, es war nicht abgesprochen und es war auch nicht abgesprochen. Und ich möchte Hat sie bestätigt, dass es dieses Treffen gab mit Cem Özdemir? Wenige Tage vor Beginn dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob die sich getroffen haben. Ich habe gefragt, ob es abgesprochen war. Aber sie schließen das nicht aus? Ich kann sein, dass sie sich getroffen haben. Wir haben wahrscheinlich Wahlkampf zusammen gemacht. Ich möchte mal zu Ihrer ursprünglichen Frage zurück. Ja, aber Frau Bandner, mal ganz kurz, das ist ja nicht trivial. Man sagt die ganze Zeit, wir haben nichts damit zu tun. Ja. Wenige Tage vorher trifft man sich persönlich. Könnte es sein, dass es da einen Zusammenhang gibt? Ich frage nur. Also die Frage ist ja nicht, ob man sich trifft, sondern ob man es abspricht. Und darum geht es, und das war nicht der Fall. Und ich möchte noch mal zu der Frage von Ihnen zurückkommen, weil ich die relevant finde, wie man denn Politik macht. Und Herr Strobel, Sie haben ja einen Punkt, wenn Sie sagen, ich war hin und her gerissen, weil ich gesagt habe, das ist doch das eine, das muss doch bekannt werden. Und natürlich möchte ich auch, dass in Zukunft noch Menschen in die Politik gehen, die vor 10, 15 Jahren mal einen Fehler gemacht haben. So, das ist so. Und ich finde, das ist dieses Spannungsfeld, das man da ja hat. Und was mich jetzt nur an dieser gesamten Debatte ärgert, ist, dass wir nur darüber reden, ob diese junge Frau was falsch gemacht hat. Und das ist dieses klassische Modell, wirklich. Ich habe das in jeder Debatte, die um diese Fragen geht. Diskutiert man nicht irgendwann mehr über den Inhalt, nicht mehr, wie man mit dem Fehler umgeht, sondern darüber, ob die Frau das Recht hatte, das zu sagen. Und das möchte ich einfach nicht mehr. Und deswegen müssen wir trotzdem darüber reden, wie man miteinander umgeht. Ich kenne gar keinen Journalisten, der nicht in den Tagen danach über den Inhalt dieser Aussage diskutiert hat. Und niemand hat die Bundestagsabgeordneten dafür angegriffen, wie erst in dem Verlauf des Wahlkampfs, wo dieses Video eben Teil einer öffentlichen Debatte wurde, wurde immer wieder auch mal die Frage gestellt, warum kommt das 8 Tage vorher? Aber über den Inhalt der Aussagen von Manuel Agel hat ganz Deutschland diskutiert und zu Recht, wie ich finde, sehr kritisch. Aber Sie glauben doch nicht, dass das Millionen sich angeschaut hat, weil die Frau das gepostet hat, sondern wegen dem Inhalt. Ja, doch, natürlich. Haben Sie, was denn sonst? Weil wegen dem Inhalt, genau. Dann würde ich Sie gerne fragen an dem Punkt, Herr Strobel, wenn Sie sagen, mit Blick auf Koalitionsverhandlungen, das wird brutal hart für die Grünen, es wird teuer für Özdemir, das wieder in Ordnung zu bringen, was meinen Sie damit? Ist ja eine Drohung. Es hat ja jetzt, das hat jetzt auch schon mal nicht gut begonnen. Da gab es Vorschläge aus Reihen der CDU beispielsweise, vom Stuttgarter Oberbürgermeister oder von Jens Spahn. Und die Kommentierung von Cem Özdemir war dann gewesen, das sei Quatsch. Ja. Und ich muss anders sagen, worum es geht, Herr Strobel. Es ging sozusagen um die Idee, Herr Brücker, es ging um die Idee zu sagen, wir sind so nah beieinander und im Landtag haben wir gehört, ist, was die Abgeordneten angeht, 56, 56, dieser Patta, wir teilen uns die Legislatur. Das ist natürlich total, sorry, Herr Strobel. Man kann natürlich das war der Vorschlag, aber Herr Brücker, Moment. Herr Brücker, bevor wir über die Sache reden, man kann das ja also jetzt mit Doppelspitzen und Rotation, das kann man gut und schlecht finden. Wenn ich mich recht erinnere, haben die Grünen sowas ja mal erfunden. Das finde ich jetzt kommt ein solcher lustig, Vorschlag. Jetzt ein und dann sagt man, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Die alte grüne Doppelspitze das ist, gut findet, das mag ich. Ja. Nein, das muss man nicht gut finden. Es geht um die Tonalität. Zu sagen, das ist Quatsch. Ja. Könnten Sie sich das vorstellen? Das ist einfach, man sitzt, darum geht es gar nicht. Doch, es geht um den Umgang miteinander. Doch, darum geht's. Kretschmann hat einmal plakatiert, Politik ist eine Stilfrage. Darum geht es. Wie gehen wir miteinander um? Welches politische Klima wollen wir miteinander haben? Kommentieren wir öffentlich den Vorschlag eines möglichen künftigen Partners damit, dass der Quatsch redet? Ich kann nur raten, runter von dem hohen Ross. Das ist eine inakzeptable Arroganz, mit der hier solche Gespräche begonnen werden. Und diese Arroganz finde ich nicht in Ordnung. Aber darf ich noch mal fragen in der Sache, bevor Brücker und auch Frau Brandner darauf antworten. Wären Sie dafür, das so zu tun? Wenn Sie sagen, das empfinde ich eigentlich als eher abschneidend, wenn man sagt, das ist totaler Quatsch. Denken Sie über sowas nach. Würden Sie es okay finden, wenn man sagt, das teilen wir uns irgendwie auf? Also, dass das Hagel mal eine Zeit lang MP ist und dann ist es wieder Cem Özdemir. Könnten Sie sich das vorstellen? Sie, Thomas Strobel? Wir haben zunächst einmal die besondere Lage im Landtag von Baden-Württemberg, dass es bei Grünen 56 Abgeordnete sind, bei der CDU 56 Abgeordnete sind. Das passiert dann nicht jeden Tag. Und dann finde ich, ist es in Ordnung, dass Vorschläge gemacht werden. Wie gehen wir da damit um? Herr Strobel, und ich finde, da müssen alle Vorschläge auf dem Tisch bleiben. Und dann schaut man sich das jetzt mal im Einzelnen an. Dieses Modell hat es ja mal in Israel gegeben. Ob das jetzt auch für Baden-Württemberg taugen, ob das jetzt auch für Baden-Württemberg taugt, ist eine andere Frage. Aber Herr Strobel, bitte weichen Sie nicht aus. Ich sage sonst gleich wie Brücker. Lieber Herr Strobel, sagen Sie doch mal bitte, was Sie persönlich davon halten, lieber Herr Strobel. Ich würde jedenfalls das nicht als Quatsch abtun. Das ist eine Stilfrage. Sie könnten sich das vorstellen. Und, diese Arroganz habe ich jedenfalls nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man über sowas miteinander spricht. Und zwar so, wie sich es unter Partnern gehört, die annähernd oder die so gut wie gleich stark sind. Ja. Und kann man doch drüber sprechen in einer Demokratie. Absolut. Aber die Frage, allem, Herr Strobel, die Frage man wäre... Nicht, aber nicht so mit der Reitpeitsche vom hohen Ross runter vom Tisch fegen. Das ist diese Arroganz, das hohe Ross. Ich kann nur sagen, da gibt es 5 Worte. Hochmut kommt vor dem Fall. Das steht schon in der Bibel. Hochmut kommt vor dem Fall. Und diese Wortwahl, diese arrogante Art, das geht, finde ich, gar nicht. Das ist nicht die Stilfrage, die Winfried Kretschmann gemeint hat, als er plakatiert hat, Politik ist eine Stilfrage. Herr Strobel, wir zwei, als sozusagen jetzt gedanklich mal, als Klosterbrüder, die sich jetzt in die Augen gucken, ne? Jetzt mal angenommen, die CDU wäre um diese 37.000, wie viel sind es? 27.000 Stimmen vorne, ganz knapp vorne. Und jetzt käme Frau Brandner mit der spektakulären Idee, zu sagen, ja, also dann können wir uns das doch vielleicht teilen. Haben Sie eine Fantasie, was Jens Spahn darauf antworten würde? Und Sie auch? Ganz sicher würde ich gegenüber der Frau Brandner, das habe ich, wir kennen uns ja schon ein paar Tage, also ich glaube nicht, dass sie sich daran erinnern kann, dass ich mal über sie gesagt hätte, dass sie Quatsch redet. Ja, ist das, also, und das ist der Punkt. Also wenn, okay, sie finden, wo ist denn die CDU angekommen in Sachen Streitkultur, dass sie schon die Bemerkung, dass es Quatsch offensichtlich als hart beleidigend empfinden? Was ist das denn? Nein, hart beleidigend ist es nicht, aber das schafft keine gute Grundlage für vertrauensvolle und verlässliche Gespräche. Schauen Sie, Herr Lanz, kommt vor dem Fall. Wenn Sie mit einem Geschäftspartner möglicherweise etwas anbahnen, okay, ja, und der verkündet öffentlich im Vorfeld, dass Sie Quatsch erzählen, finden Sie das einen guten Einstieg in, nein, solche Gespräche? Also erstens war es was, was Jens Spahn gesagt hat. Entschuldigen Sie, es ärgert mich jetzt langsam. Und vielleicht ist es ja arrogant zu behaupten, wir haben zwar verloren, aber wir möchten ab der Hälfte tauschen. Also man könnte es ja auch so rumdrehen, Herr Strobel. Und wissen Sie, ich meine, man kann es ja auch ganz seriös einfach sagen, das israelische Modell, es gibt es in ein paar anderen Ländern, ist immer, wenn es eine große, wirkliche Krise gibt, Instabilität in einem Land. Nee, aber wir haben 10 Jahre lang gut zusammen regiert. Wir haben eine Mehrheit von 60%. Krise haben wir eigentlich hinreichend in Baden-Württemberg. Ja, wir haben genügend Aufgaben, aber wir haben eine 60-prozentige Mehrheit. Also wir haben keine Regierungskrise. Wir haben 10 Jahre gut regiert. Die Bürger haben gesagt, macht bitte weiter so. Eine 60-prozentige Mehrheit uns dafür gegeben. Wenn Sie sich einigen, Frau Brandner. Wenn wir uns einigen, das ist ja wohl die Pflicht aller Demokraten. Und wir haben jetzt die Aufgabe, da gemeinsam, wie gesagt, ich sage... Sie und die CDU. Natürlich, gemeinsam. Und Sie sagen, das ist klar, das wird diese Koalition. Wir werden jetzt auf Augenhöhe. Übrigens hat Cem das als erstes gesagt, Herr Strobel. Und ich fand das richtig, dass er gesagt hat, wir verhandeln auf Augenhöhe. Und das ist etwas, was ich auch richtig finde. Und ich fände es schwierig, wenn die Dynamik jetzt nur noch ist, schwarz gegen grün, wer kriegt was. Ich finde, die Aufgaben in Baden-Württemberg sind ja wirklich groß und weltweit. Dass wir es doch gucken müssen, was schaffen wir jetzt gemeinsam? Ne? Was kriegen wir gemeinsam nach vorne? Und nicht schon die Dynamik wieder ist, jetzt müssen die Grünen da aber verlieren, dann müssen die Schwarzen verlieren. Ich sage das auch meinen Leuten. Leute, die Aufgabe ist jetzt, dass man gemeinsam die Aufgaben gut angeht, die Wirtschaft stärkt, dass man im möglichen Fall die Bildung gut noch mal stärkt. Jetzt führen Sie gerade wirklich so ein bisschen ein Selbstgespräch. Wer kriegt was? Nee, eben nicht. Also ich höre so bei den Grünen, dass schon Ministerposten verteilt werden, dass die Frage ist, wird jetzt der Boris, der hochgeschätzte von mir, wirklich hochgeschätzte Tübinger Oberbürgermeister, welches Ministeramt bekommt er? Dann kommt die grüne Jugend und sagt, der mit seinen rassistischen Äußerungen hat gar nichts zu suchen. Das machen Sie mal alles unter sich aus. Wir in der CDU reden nicht über die Frage, wer kriegt welchen Posten. Sie wollen das ist eine Debatte, die im Augenblick bei Ihnen stattfindet. Herr Strobel, Sie haben gerade gesagt, dass Sie es diskutabel finden, ob man die halbe Zeit nur als Ministerpräsident macht. Was ist das denn anders als ein Anspruch, was man haben will? Sorry. Aber ich finde ja, wir sollten diesen Stil nicht weiterführen. Wie gesagt, ich finde das falsch. Ich finde es wirklich nötig, dass wir jetzt nach vorne schauen. Darf ich einmal noch Herrn Strobel abschließend fragen? Ist es für Sie klar, dass es eine Koalition mit den Grünen wird oder schließen Sie auch Neuwahlen nicht aus? Weil AfD machen Sie ja nicht. Klar ist mal in einer Demokratie gar nichts. Die Verfassungslage in Baden-Württemberg ist eine sehr, sehr klare. Der Landtag von Baden-Württemberg wählt mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder des Landtags einen Ministerpräsidenten. Es gibt auch im zweiten, dritten, vierten Wahlgang dann keine Regelung, dass eine relative Mehrheit den Ministerpräsidenten wählen kann. Damit ist die Verfassungslage klar. Der Landtag kann einen Ministerpräsidenten wählen oder er wählt eben keinen. Das heißt, es kann sein, dass Sie, Cem Özdemir, dann die Stimme nicht geben und haben Sie dieses Patt? Naja, ein Patt gibt es nicht. Es gibt entweder eine Mehrheit, ja, die Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Landtagsmitglieder, oder es gibt die Mehrheit nicht. Und wenn es diese Mehrheit nicht gibt, gibt es auch keinen Ministerpräsidenten Özdemir. Okay, darf ich noch mal fragen? Wenn Sie jetzt sagen, okay, wir lassen Manuel Hagel trotzdem antreten und er würde jetzt mit Stimmen der AfD, ganz kurz, die Frage zu Ende, plötzlich eine Mehrheit haben, würden Sie das mitgehen? Das schließe ich definitiv klar, eindeutig und ohne jede Hintertüre aus. Das kommt für Manuel Hagel nicht in Frage, das kommt für christliche Demokraten nicht in Frage. Manuel Hagel würde, so gut kenne ich ihn, persönlich für eine solche Operation nicht zur Verfügung stehen, die CDU in Baden-Württemberg nicht und ich selbstverständlich persönlich auch nicht. Okay, das ist eine klare Antwort. Michael Brücker. Also ich muss einmal eins sagen, Herr Strube, Sie sind ja ein anständiger Politiker, aber Sie machen es einem gerade wirklich nicht leicht. Cem Özdemir und die Grünen liegen vorne. Niemand in der CDU käme auf die Idee, bei einem ähnlichen Ergebnis über Israel zu diskutieren. Übrigens eine gewisse Angela Merkel hat das damals, Gerhard Schröder, auch am Abend klar ausgeschlossen, als er mit dieser wunderbaren Idee kam, weil er doch so nah dran gekommen ist. Die Wahrheit ist, die CDU fühlt offenbar doch ihre Pattsituation als zu Recht als Niederlage an, weil sie so lange vorne lag. Und das ist jetzt auch ein bisschen Therapie, wie man von dieser schmerzhaften Niederlage, die gefühlt so lange ein Sieg war, wieder runterkommt. Und ich verstehe das, das ist jetzt Verhandlungstaktik. Man will jetzt erstmal über die Emotionen reden, dann will man möglichst viel rausverhandeln. Am Ende wird es um die Ministerpräsidenten nicht mehr gehen, aber um die Ministerposten. Vielleicht werden Sie, Herr Strobel, ja Landtagspräsident, obwohl es eine Patt-Situation bei den Mandaten gibt. Da gibt es ja viele Ideen, wie man den Partner, der gleichberechtigt ist, aufwerten kann. Das Ministerpräsidentenamt wird es sicherlich nicht sein. Und die CDU, lieber Herr Strobel, diskutiert übrigens auch schon über Posten. Das haben die politischen Parteien so an sich, dass sie darüber reden, wer kriegt was. Das machen sie im Hinterzimmer genauso wie die Grünen. Also wir müssen mal langsam die Kirche im Dorf lassen und gucken, ob nicht doch diese schwarz-grüne oder grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg in einem der wichtigsten Innovationsregionen Europas, eine Industrienation, ein Reformmotor tatsächlich sein kann für eine Bundesregierung, die viel zu wenig macht. Ich finde diese Idee von Frau Brandner tatsächlich ziemlich gut. Okay, also Herr Strubel, danke Ihnen ganz herzlich. Da können wir ja drüber reden. Das ist ja gar nicht die Frage. Das Klima muss vorher klar sein. Und lieber Herr Brücker, wenn Sie mir mal noch über die Personalinterna der CDU dann Bescheid geben, dann ist das auch ganz in Ordnung. Also Sie sagen so oft Klima, Herr Strobel, ich finde es gut, wenn Sie dann auch tatsächlich mal über das echte Klima sprechen, nicht nur über das Klima zwischen Ihnen beiden. Und vielleicht hat Manuel Hagel bis dahin dann auch drauf, was ein Treibhauseffekt ist und was vielleicht einfach nur ein Ozonloch ist. Schöner Gag, lieber Herr Lanz. Entschuldigung, Sie haben ihn mir hingelegt, er musste jetzt einfach mal sein. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Herr Strobel, auf bald hier im Studio, würde mich sehr freuen. Scheint spannend zu werden da in Baden-Württemberg. Ja, so, und eine Frage noch. Stuttgart und noch. Guten Abend. Ich danke. Azadeh Samiriyat ist bei uns und Nico Lange, die jetzt sehr lange, sehr geduldig zugehört haben. Wir gehen jetzt weg von deutscher Innenpolitik und ich würde gerne über Iran und das mit Ihnen sprechen, was im Nahen Osten passiert. Vielleicht mal zunächst Ihre Perspektive, Frau Samiriyat. Was hören Sie aus Teheran? Was hören Sie aus Iran? Trump hat sich ja eingelassen, hat irgendwie gesagt, der Krieg steht möglicherweise kurz vor dem Ende. Dann kommt Netanyahu und sagt, nee, also erstmal muss das alles hier erledigt werden. Die Sprache ist unglaublich martialisch, die wir da hören. Wie ist denn die Atmosphäre in Iran? Ich erinnere mich an Gespräche hier, dass Leute sagten, nein, Teheran hofft man, dass die Amerikaner kommen. Ist das immer noch so? Also ich glaube, schon die Behauptung, dass alle hofften, dass die Amerikaner und die Israelis kommen, ist zumindest zweifelhaft. Das kann man so schlicht nicht sagen. Wir haben hier eine Verschiebung gesehen in den letzten Jahren, muss man tatsächlich sagen, dass wir mehr und mehr Stimmen aus Iran hören, die durchaus sich eine Militärintervention gewünscht haben. Aber ob das eine Mehrheit ist, ob das eine substanzielle Gruppierung ist, lässt sich schwer sagen. Wir haben eine Reihe von sehr prominenten Menschenrechtsaktivistinnen, zum Beispiel in Iran, die das anders gesehen haben. Insofern lässt sich da auch nicht sagen, ob sich hier was verschoben hat. Was wir mitbekommen, auch an Bildern jetzt gerade nach den Angriffen auf kritische Infrastruktur, wenn man so will, ist, dass wir Panik sehen, sehr viel Angst. Teheran steht in Flammen, also die Bilder, die man sieht jetzt von... Das ist Wahnsinn. Das sieht so aus, als würde die Stadt in Flammen aufgehen. Es hat was Apokalyptisches, absolut. Es gibt sehr viel Angst. Und auch mehr und mehr, glaube ich, auch innerhalb der Diaspora, auch außerhalb des Landes, Zweifel daran, ob das tatsächlich der Weg war, der Iran in eine Zukunft bringt, die prosperierend ist, die demokratisch ist, die Protestbewegung voranbringt. Weil wir gerade diese Bilder sehen, Herr Lange, Sie sagen, Das, was wir da sehen, erzählt auch viel über einen Wendepunkt im Krieg ganz grundsätzlich. Das ist ein Wendepunkt insofern, als dass sozusagen die alte Vorstellung von Krieg, die wird dort gerade großflächig abgeräumt. Warum? Ja, die Vorstellung von Krieg, die Sie gerade alt genannt haben, ist, glaube ich, die aus dem Golfkrieg, die wir kennen. Der erste Krieg, der auf CNN berichtet wurde. Sie reden jetzt von 1990. Anfang der 90er Jahre, wo die USA mit einer militärischen Übermacht, mit großer Überlegenheit, mit Masse und technologischer Überlegenheit, also George ganz Bush schnell, Senior, ja, über ganz den schnell, genau, ja. sich ganz schnell durchgesetzt haben. Gegen Kuwait damals oder mit... Und der Aufmarsch war ja jetzt durchaus ähnlich. Nicht eine Flugzeugträgergruppe, sondern zwei. Sehr, sehr viele Flugzeuge. Mhm. Wir konnten das ja mitverfolgen. Das ist ja der Unterschied auch zum Anfang der 90er. Im Jahr 2026 kann man das mitverfolgen, wie die Flugzeugträgergruppe um die ganze Welt verlegt wird. Mhm. Die Flugzeuge, die Tanker. Es gibt eine Open Source Intelligence Community, die all diese Dinge mitzeichnet. Mhm. Und dann gibt es einen Schlag, überraschend, mit großer Wucht, sofort erfolgreich. Genau. Nämlich die politische Enthauptung der Islamischen Republik. Aber dann kommt die Gegenwehr. Die Gegenwehr kommt mit vielen Raketen, mit Drohnen, mit im Grunde billigen Mitteln, die dezentral irgendwo sind. Und diese Übermacht, diese militärische Übermacht, kann sich nicht entscheidend durchsetzen. Da sind wir jetzt ja nach 10, 11 Tagen, dass die Führungs- und Kommandostrukturen der Revolutionsgarden weiterhin funktionieren und dass diese Gegenschläge offenbar die Amerikaner selbst, aber auch die umliegenden Staaten überrascht haben. Und das ist jetzt ein großer Krieg, wo eine Seite noch sehr stark mit dem alten Konzept dieser militärischen Überlegenheit versucht zu operieren, die andere Seite im Grunde asymmetrisch auf Drohnen, kleine Boote und viele Raketen setzt. Sie haben das, fand ich so interessant, Sie haben das klar gemacht am Beispiel der Straße von Hormuz, wenn es um die Frage geht, kommen diese Öltanker da weiterhin durch oder nicht. Vielleicht können wir einmal die Karte zeigen, um das mal klar zu machen. Was ist das für eine Situation? Und warum sagen Sie, so habe ich Sie zumindest verstanden, es ist absolut nicht ausgemacht, dass die Amerikaner es tatsächlich dann auch garantieren und bewerkstelligen können, dass diese großen Schiffe weiterhin dort durchfahren. Als Laie steht man davor und denkt, wie jetzt, die Amerikaner mit ihrer auch Marine-Power werden ja wohl in der Lage sein, einen Öltanker da sicher durchzueskortieren. Sie sagen, so einfach ist das nicht. Warum nicht? Naja, also erstmal ist die Straße von Hormuz sehr eng. Das ist so ein bisschen, als wenn man auf der Autobahnfahrt in die Baustelle kommt und dann muss man da an zwei engen Spuren aneinander vorbeifahren. Da kann man sich auch vorstellen, wenn da was passiert, kommt sofort zum Stau und keiner fährt mehr durch. Man kann von der Landseite aus auf die Straße von Hormuz schießen. Mit Drohnen, mit Raketen aus allen möglichen Stellungen. Die kann man ja nicht so einfach bekämpfen. Das ist auch sehr tief im Süden des Iran. Das ist nicht so einfach, dagegen vorzugehen. Vor allen Dingen aber habe ich das ja aufgebracht, weil die Amerikaner sich dafür gefeiert haben, sie haben die iranische Marine versenkt. Das stimmt auch. Die Kriegsschiffe des Iran sind versenkt worden. Die klassischen Instrumente. Es gibt aber noch eine zweite Marine, nämlich die vielen kleinen Boote, teilweise auch über Wasserdrohnen der Revolutionsgarden. Und da sieht man, wie der alte Krieg auf den neuen Krieg trifft. Weil wenn ich auf so einem amerikanischen Zerstörer bin und da kommen so kleine Boote, dann habe ich die Wahl, mit meinen sehr teuren Raketen vielleicht diese Boote zu treffen. Aber ich habe vielleicht nur 12 von diesen Raketen an Bord. Was mache ich, wenn 20 Boote kommen? Und manchmal habe ich gar keine Instrumente mehr. Die Ukraine, wenn Sie sich erinnern, die Ukraine hat auf diese Weise die russische Schwarzmeerflotte versenkt, ohne eine eigene Marine zu haben. Richtig. Und wir sehen jetzt was Ähnliches auch da, in diesem maritimen Raum. Und die Amerikaner haben ja ganz offensichtlich Probleme. Und dazu kommt noch, was auch sehr modern ist, die Schiffe dort, natürlich auch die Streitkräfte des Iran, die Revolutionsgarden, aber auch die amerikanischen Streitkräfte, alle jammen und spoofen die Satellitennavigation. Also die Schiffe zeigen ihre GPS-Position gar nicht da an, wo sie ist, sondern die fälschen die und sind ganz woanders. Also das ist eine Lage, die ist in dem Sinne sozusagen sehr modern. Man weiß gar nicht genau, was da passiert. Und diese Unübersichtlichkeit können natürlich die Revolutionsgarden auch ausnutzen. Ja, und das Gleiche sagen Sie, passiert im Grunde auch an Land. Du übersättigst, so heißt das dann immer in der Fachsprache, systematisch die Systeme. Wenn du eine kleine Drohne nach der anderen reinschießt, das heißt, du hast dann milliardenteure Abwehrsysteme, die es dann aber nicht schaffen, die eine miese Shahed, die reinkommt, abzufangen. Das ist ja bei Luftverteidigungssystemen, also ich glaube, wir haben alle ein Problem mit bodengebundenen Luftverteidigungssystemen. Das spricht sich auch langsam rum. Wir haben das Problem ja in Deutschland auch. Ist das ja so, die können eine bestimmte Anzahl von Zielen, die da in der Luft sind, verfolgen und können dann mit Raketen in der Regel diese Ziele bekämpfen. So weit, so gut, wenn einige Flugzeuge kommen oder wenige Marschflugkörper. Wenn aber nicht Flugzeuge kommen, sondern viele, viele, viele Drohnen, die auch noch billig in der Herstellung sind. Paar dazu tausend Dollar, ballistische Raketen, die fliegen viel schneller, die haben eine kurze Vorwarnzeit. Und ich kriege das hin, dass das alles gleichzeitig im Luftraum ist. Dann müssen die Radare dieser Luftverteidigungssysteme sehr viele Dinge gleichzeitig verfolgen. Und die Raketen können vielleicht dann einige davon abschießen, aber eben nicht alle. Es kommt immer etwas durch. Man müsste die Luftverteidigung sehr stark staffeln. Mhm. Und man muss vor allen Dingen eine Abwehr haben gegen diese billigen Drohnen. Weil ja der zweite Effekt hinzukommt. Wenn man eine Rakete oder eine Bedrohung in der Luft abfangen will, zum Beispiel mit dem Patriot-System, über das gerade sehr stark gesprochen wird, dann ist das in der Regel so, dass zwei oder drei Patriot-Raketen aufsteigen, um dieses Ziel zu treffen. Nur wenn eine Patriot-Rakete $3 Millionen kostet. Drei Millionen. Damit schießt auf eine Shahed-Drohne. Wenn Sie drei haben oder zwei, dann haben Sie 6 oder 9 Millionen Kosten, um so eine Shahed-Drohne abzufeuern. Die $10.000 kostet oder was kostet die? Naja, also da gibt es mittlerweile unterschiedliche Modelle. Das kann auch bis zu $50.000 gehen. Aber ändert ja an der Relation nichts. Richtig. Genau. Das ist ein riesiges Problem. Und natürlich haben die Amerikaner, das muss man, glaube ich, heute sagen, aus so einer Mischung aus großer Selbstzufriedenheit und Arroganz, die es übrigens bei unseren Streitkräften auch gibt, gesagt, wenn wir das machen, haben wir das Problem nicht. Wir machen das irgendwie anders und waren nicht darauf vorbereitet und haben dann angefangen, mit teuren Lenkflugkörpern diese Drohnen abzuschießen. Die steuern ja mittlerweile nach, haben sich auch Hilfe interessanterweise aus der Ukraine dafür geholt. Und auch die Golfstaaten, also die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel, die sehr investiert haben in sehr teure Luftverteidigungssysteme, haben, was das Zeug hält, diese Lenkflugkörper abgeschossen. Da ist mehr als eine Jahresproduktion verschossen worden in wenigen Tagen, sodass das jetzt ein weltweit knappes Gut geworden ist. Das betrifft die Ukraine, das betrifft aber auch uns und alle, die diese Lenkflugkörper brauchen. Und da sehen Sie die neue Ökonomie des Krieges. Billig schlägt teuer. Das, genau, und Putin ist einer der vielen lachenden Dritten in dem Zusammenhang. Nur um einmal noch mal kurz die Relation klarzumachen. Wie viele Patriot-Raketen hat ein Land wie die USA beispielsweise? Die Zahlen, wie viele Lenkflugkörper welches Land hat, sind immer geheim. Ich weiß, aber wenn er das weiß, dann Sie. Was man weiß, ist, dass die Jahresproduktion von Patriot Pack 3, das sind die modernsten Raketen, die Jahresproduktion sind etwa 600, die wird jetzt gesteigert. In den USA? Global, gibt es ja nur da. Okay. Es wird auch in Deutschland eine Produktion aufgebaut gerade, die wird aber erst zum 600 im Jahr? Ja. Und wie viel sind in diesen wenigen Tagen jetzt abgeschossen worden? Ungefähr 800. Okay. Und wir brauchen die alle. Das ist das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, auch wir haben da jetzt ein Problem. Ja, wir benutzen auch Patriot. Unsere militärische Planung setzt unter anderem, also wir haben auch andere Luftverteidigungssysteme, Iris-T, Aero-3 aus Israel, aber eben auch Patriot. Wir brauchen auch diese Lenkflugkörper. Man kann sich die Frage stellen, warum wir alle miteinander, die wissen, dass das ein Problem ist, nicht dazu beigetragen haben, notfalls auch politisch übersteuert haben, was die Unternehmen in den USA angeht, mehr von diesen Lenkflugkörpern zu produzieren. Ja. Überall auf der Welt versucht das jeder jetzt zu kriegen. Die Firma kann das auch nicht über den Preis regeln. Also man kann jetzt mit allem Geld der Welt eben nicht die Dinge kaufen. Das finde ich so interessant. Lohnt sich wirklich sehr zu lesen. Ein Stück von Ihnen im Handelsblatt, glaube ich, war das, ne, wo Sie das so beschreiben. Und ich habe daraus für mich so mitgenommen, diese alte Logik, die wir immer so haben im guten alten kapitalistischen Westen. Wenn du ein Problem hast, löse es einfach mit Geld. Und wenn es dann immer noch nicht weggeht, dann noch mehr Geld. Und irgendwann verschwindet es quasi. Es funktioniert nicht mehr. Ja, das Weil funktioniert du kannst deswegen mit noch so vielen Milliarden diese Patriot-Produktion zum Beispiel nicht schneller hochfahren. Also die Möglichkeit, das hochzufahren, gibt es schon. Das ist ein strategischer Enabler. Da würde ich sagen, da muss man politisches Interesse daran haben, das hochzufahren. Mhm. Aber wir haben nicht nur bei diesen, das ist ja nur ein Beispiel. Ich glaube, bei anderen Waffensystemen auch das Problem, dass wir zwar jetzt mehr Geld ausgeben, weltweit, aber dass wir sehr große Rückstaus produzieren bei der entsprechenden Industrie. Wir wollen ja aber keinen Rückstau. Wir wollen Technologieführerschaft, wir wollen Industrieproduktion. Wir wollen übrigens auch gute Arbeitsplätze, die man in so einer Industrie haben kann. Und nicht nur das Geld aus dem Haushalt an ein Unternehmen überweisen, das dann sagt, Dankeschön und die Lieferung kommt 2031. Noch mal zum Vergleich. Sie haben gesagt, 800 von denen sind jetzt in der kurzen Zeit dort verschossen worden. Wie viele sind in 4 Jahren Ukraine-Krieg verschossen worden? Die Ukraine hatte nie 800 Lenkflugkörper für Patriot, nie, in der ganzen Zeit nicht. Und der Bundesminister Pistorius hat da jetzt gerade bei Partnern und auch durch Deutschland 30 von diesen Lenkflugkörpern zusammengekratzt. Wir sehen aber, dass die ballistischen Raketen, die russischen, ja eingeschlagen sind in den Wärmekraftwerken, in der Energieproduktion. Die Menschen haben da in Kälte und Dunkelheit gesessen im Winter, weil die Ukraine keine Patriot-Lenkflugkörper hatte. Wahnsinn. wenn ich nur eine Sache sagen darf, deswegen übrigens wegen dieser Dynamik des Krieges, die wir aus der Ukraine schon kennen, hatten wir ja immer gesagt gehabt, dass wir den Taurus brauchen, um diese Abschussrampen, wo die alle losgehen, auch mit zu zerstören, weil es eben mit der aktuellen Situation fast unmöglich ist, dem wirklich sich zu widersetzen. Das möchte ich nur einmal noch mal sagen. Das war immer die Logik, worüber wir diskutiert haben. Also aus militärischer Perspektive ist die Frage doch völlig klar. Deswegen versuchen Israel und die USA, die wehren natürlich die Raketen und Drohnen ab, die da kommen. Aber die versuchen doch, die Produktion, die Lager, die Depots, die Abschussrampen aus dem Spiel zu nehmen, damit diese Bedrohung nicht mehr da ist. Und es gibt israelische Drohnen über dem Iran, die immer nur gucken, wo ist so eine Raketenabschussrampe, um die dann sofort zu zerstören. Das ist militärisch logisch. Die Frage ist, warum tun wir nicht das militärisch Logische, um die Ukraine zu unterstützen? So, ja, deswegen ist es so interessant, das mal in die richtige Perspektive zu setzen. Frau Samirirat, Sie haben neulich immer gesagt, ich war von Anfang an skeptisch, was diese Militäroperation angeht. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, um die Bedingungen für einen demokratischen Übergang zu schaffen. Wenn Sie sagen, Sie waren skeptisch, was wäre denn besser gewesen? An welchem Punkt sind wir da eigentlich? Ich frage mich das immer, wenn ich das so sehe. Führt das sogar eher dazu, dass dieses alte Regime in Wahrheit an Stärke wieder gewinnt? Weil wenn man so dermaßen brutal angegriffen wird und so viel gebombt wird, dann führt das erstmal dazu, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir uns erstmal möglicherweise auch hinter dem alten Regime, das ein übles Regime ist, aber erstmal versammeln. Also meine Skepsis rührte daher, dass das, was wir jetzt schon besprochen hatten, mit Blick auf die Asymmetrie, die ja herrscht im Grunde genommen zwischen einer globalen Supermacht, der absolut militärisch dominanten Macht in der Region Israel und der Islamischen Republik, die eigentlich mit rein konventionellen Mitteln überhaupt nicht dieser Militärmacht gegenüber gewachsen ist. Mhm. Und trotzdem durch die Strategie des, ich schaffe so viel wie möglich Kosten für meine Gegner, sehr weit kommen kann militärisch. Und das ist eine Strategie, die ja nicht neu ist. Die gesamte iranische Abschreckungsdoktrin basiert über Jahrzehnte darauf. Mhm. Und Iran bereitet sich ja im Grunde genommen seit mehr als 45 Jahren auf Regime-Change vor. Das ist ja die Paranoia Nummer eins in diesem System, dass man das Gefühl hat, man ist eigentlich umzingelt nur von feindlich gesinnten Staaten und dass permanent Regime-Change eigentlich an die Tür klopft und dass man in einem Belagerungszustand ist. Das ist die Mentalität, die wir in der politischen Elite und in der militärischen Elite in Iran sehr weit verbreitet sehen. Das ist so interessant, das habe ich noch nie gehört von jemandem, diesen Satz. Deswegen lohnen sich Gespräche mit Ihnen immer so. Das ist ja der Satz, den wir von israelischer Seite immer hören. Wir sind nur umzingelt von feindlichen Staaten. Sie sagen, aus der iranischen Perspektive ist das nicht viel anders. Über Jahre hinweg war das ganz genau sozusagen diese Wahrnehmung. Mhm. Und man ist ja auch zusätzlich vorbereitet gewesen, spätestens seit dem 12-Tage-Krieg, wo man ja entsprechende Vorbereitungen getroffen hat für die jetzige Konfrontation. Mhm. Eine dieser Vorbereitungen sah so aus, dass wir sehr viel dezentralisiertere Kommandostrukturen haben, nicht nur auf militärischer Ebene, sondern auch auf politischer Ebene. Wir hatten ja nach der Tötung Khamenei relativ schnell einen sogenannten temporären Führungsrat. Mhm. Es wurde im Zuge des 12-Tage-Krieges auch der sogenannte Verteidigungsrat reaktiviert. Daneben haben sie den obersten nationalen Sicherheitsrat. Sie haben also mehr Schultern, auf denen politische Macht verteilt ist. Und gleichzeitig im Militärapparat ähnliche Dezentralisierungsvorhaben. Also wir haben eine ganze Reihe zum Beispiel von Operationen für Vergeltungsschläge auf dem Tisch gehabt im Vorfeld für verschiedene Szenarien, wo die unteren Ränge angehalten und ermächtigt worden sind, eigenmächtig diese Operation durchzuführen für den Fall des Kollapses höherer Kommandostrukturen. Okay. Und das sehen wir auf mehrere Stufen runter. Wir sehen gleichzeitig eine Ermächtigung von Provinzgouverneuren im ganzen Land. Also die haben mehr Befugnisse politischer und militärischer Art. Das sollte eben sicherstellen, dass man ganz gleich, was passiert, egal was an der Spitze kollabiert, Vergeltung ausüben kann. Nochmal, es geht darum, den Preis so weit wie möglich in die Höhe zu treiben. Das ist sozusagen die iranische Strategie. Und wir haben das ja auch in der Region gesehen. Iran hat seit Jahrzehnten angekündigt, wenn es zu einer militärischen Eskalation kommt, ziehen wir die gesamte Region mit rein. Und das haben sie diesmal von Anfang an gemacht. Wir haben jetzt fast ein Dutzend Staaten, die Ziel von iranischen Drohnen- und Raketenangriffen geworden sind. Darunter auch zivile Ziele, nicht nur militärische. Das heißt, die Islamische Republik treibt die Kosten eigentlich für alle Seiten hoch, in der Hoffnung, den Druck so groß werden zu lassen, dass andere Staaten auf Amerikaner und Israelis einwirken, quasi von diesen Absichten dieser Militäroperation abzusehen. Aber noch mal zu der Frage. Das läuft sozusagen nach dem Drehbuch, dass die sich seit langer Zeit überlegt haben. Das läuft nach dem Drehbuch. Das heißt nicht, dass die Iraner nicht massiv geschwächt werden. Und sie werden sehr stark geschwächt aus dieser Konfrontation rausgehen, wenn sie sich denn halten sollten, militärisch wie politisch. Ja, aber Sie sagen, da gibt es diese zweite Ebene. Über die reden wir auch in der Öffentlichkeit so gut wie nie. Also wenn Sie sagen, so habe ich Sie verstanden. du führst diesen harten Enthauptungsschlag und dann ist Khamenei tot und so weiter. Und trotzdem sind die in der Lage, in dieser Situation mit dem Krieg, und wir haben gerade diese Bilder aus Teheran gesehen, die gehen dann hin, bestimmen in aller Ruhe einen Nachfolger und irgendwie läuft das auch nach allen sozusagen Prozessen ab, die das irgendwie benötigt. Das geht alles weiterhin. Ist das diese zweite Schicht, die Sie meinen, die unter dem Turban noch verborgen ist? So haben Sie sich ausgedrückt. Na, die Schicht unter dem Turban ist ja quasi der ganz weite Deep State, wenn man so will. Dieser breite, komplexe Sicherheitsapparat, der über die Revolutionsgarden hinausgeht. Dazu gehören die revolutionären Kräfte. Dazu gehören noch andere Teile des Sicherheitsapparates, der sehr weit gediehen ist. Und diese Schicht können Sie nicht so leicht abtragen, nicht aus der Luft. Da brauchen Sie andere Zersetzungsprozesse. Das ist ja die Problematik. Das heißt, Sie können den Turban entreißen und darunter haben Sie aber eine Betonschicht quasi von sehr gefestigten Sicherheitsakteuren. Und das macht es so schwierig. Und das ist eben nicht nur die zweite Schicht, sondern wir gehen 3, 4, 5 Schichten drunter. Sie können auch jetzt, schauen Sie sich an, wer der nächste Revolutionsführer geworden ist. Es ist wieder ein Khamenei. Das Signal ist ganz klar. Wir werden uns nicht auf Kompromisse einlassen, wir werden uns nicht auf Verhandlungen und Hardliner, ne, der Typ. Das ist der Sohn des vorherigen Revolutionsführers, der über Jahrzehnte hinweg eigentlich die graue Eminenz in dieser Islamischen Republik war. Und das Signal ist ja auch, wenn dieses System Bestand hat und dieser Krieg aufhört, wird nach wie vor ein Khamenei an der Spitze dieses Staates stehen. Das heißt, dieses Signal, mehr Kontinuität als Wandel. Und im schlimmsten Fall sogar, und davon würde ich ausgehen, wenn dieses System so überlebt, sehr viel mehr Repression, eher Richtung totalitärer Polizeistaat, als dass wir hier Bedingungen für eine demokratische Transition sehen. Das heißt, jeder Tag, den das länger dauert, ist gut für die und schlecht für Amerika und Israel. Zumindest auch aus der Waffen- und Rüstungsperspektive heraus. Auch für Iran gibt es ja militärischen Druck. So ist es ja nicht. Ja. Also auch für die Iraner gibt es Druck. Also ihre ballistischen Raketenarsenale sind aufgebraucht langsam. Also sie machen ja auch Verluste. Auch die Sperrung der Straße von Hormuz schadet ja auch Iran wirtschaftspolitisch. Das heißt, das ist ja jetzt nicht so, dass die Islamische Republik hier als großer Tiger sozusagen hervorgeht. Ja. Aber Sie wissen, es lohnt sich, die Kosten in die Höhe zu treiben, um vor allen Dingen die Trump-Administration zu treffen. Die ist in erster Linie Adressat, nicht so sehr die israelische Regierung, weil sie darauf setzen, die Trump-Administration ist diejenige, die eher davon ablassen wird, zu sagen, das lohnt sich eigentlich so nicht. Wir haben uns so ein Venezuela-Modell vorgestellt oder vielleicht in Syrien, das geht ganz schnell, da kippt alles um und dann übernimmt jemand Neues, mit dem wir arbeiten können. Und das funktioniert bislang zumindest nicht. Ich will aber noch mal auf Ihre Ausgangsfrage zurückkommen. Ja. Was hätte es denn sonst gegeben? Genau. Weil diese Frage ja oft aufkommt, was soll man denn sonst machen, wenn nicht mit Militärschlägen? Zum einen teile ich schon die Prämisse nicht, weil die ja davon ausgeht, dass Militärschläge per se erfolgsversprechend sind. Das sind sie. Es ist immer so dieser Gedanke, jetzt führen wir noch diesen einen ultimativen, diesen gerechten, diesen guten Krieg und dann haben wir alle Themen gelöst. Stellt sich raus, war noch nie so und Sie sagen, es wird auch hier so sein. Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest sehr gering. Aber was hätte es für andere Optionen gegeben? Und hier muss man sagen, da lohnt sich einfach auch mehr der Blick in Iran rein, in die Protestbewegung in Iran. Und das ist ja keine schwache Protestbewegung. Ja? Wir haben es ja nicht mit einem Land zu tun, wo Leute nicht seit Jahrzehnten auf die Straße gehen. Wir erleben ja in den letzten 6, 7 Jahren ganz massiv, in immer kürzeren Abständen, Massenproteste landesweit, die immer mehr Teile und gesellschaftliche Schichten und Gruppen dieses Landes zusammengebracht haben. Auch ethnische Minderheiten zum Beispiel untereinander in größere Solidarität gebracht haben. Basaris, Kaufleute, die sich angeschlossen haben. Wir haben eine ganze Reihe von organisierten Gruppen, die nicht dementsprechend, was wir vielleicht unter strukturierter, organisierter Opposition verstehen, weil das im autoritären Kontext schwer möglich ist. Aber das heißt nicht, dass es keinerlei Organisationsgrad gibt. Sie haben LKW-Verbände, die gut organisiert sind und Streiks organisieren. Sie haben Lehrerverbände, die wahnsinnig gut organisiert sind, auch häufiger mal in Streik und Protest treten. Sie haben viele Frauenrechtsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen. Sie haben viele Menschenrechtsverteidiger, die prominent sind. Sie haben Studierendenverbände, Organisationen, die ein ganz starker Motor der Protestbewegung waren. Und hier gab es Ansätze, die vor allen Dingen seit Frau Leben Freiheit 2022 enorm an Fahrt aufgenommen haben. Manifeste, Petitionen, was brauchen wir? Müssen wir einen Generalstreik organisieren? Welche Mittel brauchen wir? Braucht es weiterhin kollektiven, anhaltenden zivilen Ungehorsam, der tatsächlich in einigen Bereichen der Früchte getragen hat? Man sehe sich das Kopftuch an. Das Kopftuch ist zurückgedrängt in einer Art und Weise, wie man sich das vor 30, 40 Jahren gar nicht hätte erträumen lassen können. Ja? Die Generation von damals ist noch so durch die Straßen gegangen. Richtig. Schwarz gekleidet, kein Haar durfte rausschauen, sonst wurde man von der Sittenpolizei mitgenommen. Heute sehen Sie nicht nur außerhalb sozusagen Teherans, eigentlich fast im ganzen Land Frauen, die komplett das Kopftuch abgenommen haben. Nicht, weil der Staat ihnen da entgegengekommen ist. Sie haben sich dieses Recht quasi kollektiv rausgenommen. Mhm. Und da gibt es Ideen. Brauchen wir ein nationales Referendum? Müssen wir zum Beispiel, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, Amnestie und Immunität zur Verfügung stellen, Teilen des Sicherheitsapparates, um sie dazu bringen, die Waffen niederzulegen? Und das bringt mich zu dem Punkt, den Sie genannt hatten, auch noch mal am Anfang. Bringt diese Situation eigentlich die Anhängerschaft dazu, stärker sich in dieses System zu setzen? Ich habe in den Protesten von Januar erste Erosionserscheinungen gesehen in der Anhängerschaft. Nichts in diesem Land hat eigentlich mehr funktioniert, selbst aus Sicht der Anhänger dieses Systems. Energiekrise die größte seit Jahrzehnten, ökologische Krise, wirtschaftspolitisch am Ende, außenpolitisch geschwächt, Verbündete eigentlich praktisch nicht mehr wirklich vorhanden und innenpolitisch völlig chaotische Zustände wie Libyen, wie Syrien. Eigentlich wurde uns doch mal was anderes versprochen. Und da anzusetzen als Protestbewegung, ist ein langer Prozess, aber ein erfolgversprechender. Was wir im Gegenteil jetzt sehen, Die von innen zu erodieren, Erosionsprozesse von innen, Angebote machen von innen, Stück für Stück. Sie können nicht alle erreichen, aber sie können Leute erreichen. Und es ist ja nicht so, dass es in der Historie nicht Beispiele gebe für erfolgreiche friedliche Revolutionen in Europa, in Lateinamerika, in Asien, in Südafrika. Die Beispielsliste ist lang. Was wir jetzt sehen, und das ist dann mein letzter Punkt, nach diesen Angriffen ist eher eine stärkere Mobilisierung der Anhängerschaft, gerade durch die Tötung Khamenei's, der, ich kann es nicht anders sagen, nicht besser hätte sterben können aus Sicht dieses Systems. Er hat den Märtyrertod gefunden aus Sicht seiner Anhängerschaft. Seine schiitische Saga ist vollendet und jetzt tritt sein Sohn an seine Stelle und die Mobilisierung, die ich sehe in den Kreisen um die Revolutionsgarden herum, ist enorm. Und da sehen wir eher Verfestigungsprozesse, als dass wir jetzt Erosionsprozesse sehen. Wenn man dieses Bild hier sieht, vielleicht können wir das noch mal zeigen hier. Wie groß ist der Rückhalt dieser Leute nach wie vor? Ich habe vorhin gesagt, der iranische Blick, wir sind da bedroht, die große Bedrohung von außen, was natürlich in allererster Linie Propaganda ist. Ja? Die israelische Bedrohung, die war echt die ganze Zeit. Die fühlten sich zu Recht sozusagen von denen bedroht. Es war der Iran, der die anderen immer wieder bedroht hat und das auch weiterhin macht. Und Sie haben es ja auch eben gerade beschrieben, wie Sie versuchen, alle sozusagen in den Sumpf zu ziehen. Das heißt, es ist ein wirklich gefährliches Regime. Trotzdem die Frage, wie viel Rückhalt haben die noch? Gerade auch in der jetzigen Situation. Also es gibt einen gefestigten Kern an Anhängern dieser Islamischen Republik. Und das sind ja Leute, die muss man ein bisschen größer fassen. Es gibt Leute, die sind einfach abhängig von diesem System, wirtschaftspolitisch zum Beispiel. Dann haben sie ganze religiöse Netzwerke, Moscheennetzwerke, Leute, die in diesem System tatsächlich quasi ihre Heimat sehen. Sie haben eine ganze Reihe von religiösen Stiftungen, die sich massiv bereichert haben in diesem System. Sie haben vor allen Dingen obere Ränge des Militärapparates, die durch massive Korruption, die übrigens durch die Sanktionspolitik auch erleichtert worden ist, also der Schmuck, der transnationale Ölexport zum Beispiel, alles, was an irregulären Kanälen vollzogen worden ist, unter Kontrolle. Und all die haben was zu verlieren, das ist ihr Thema. Die oberen Ränge haben eine Menge zu verlieren, die haben auch das Geld, sich abzusetzen. Deswegen finde ich ja immer interessant zu gucken, was machen die unteren Ränge? Kann man dort ansetzen, was Amnestie anbelangt und Angebote anbelangt? Aber dann ist die Frage, auch die werden sich überlegen, was passiert mit mir, wenn dieses System scheitert? Wer garantiert mir, dass ich nicht als nächstes erschossen werde oder auf der Straße sozusagen niedergemetzelt werde? Und da fängt es eben an, komplizierter zu werden. Und da hat die jetzige Situation eher die Bedingungen, denke ich, für diese Art von Ansätzen erschwert. Wenn du, weil du nicht bereit bist, da reinzugehen. Also ich muss sagen, ich sehe es pessimistischer. Will das gar nicht abstreiten. Aber also zeitgleich zu den Entwicklungen, die Sie beschrieben haben, gab es auch eine Rekordzahl von Hinrichtungen im Iran im Jahr 2025. Es gibt Rüstungszusammenarbeit mit China und mit Russland. Es gibt Raketen, Drohnen, über die wir schon gesprochen haben. Und es gibt Führer in diesem Land, die sagen, wenn wir die Gelegenheit dazu haben, selbstverständlich, dann werden wir Israel ausradieren. Da kann ich verstehen, dass man auf der israelischen Seite auf die Idee kommt zu sagen, selbst wenn da keine positive Veränderung eintritt, ist das in unserem Interesse, diese militärischen Möglichkeiten zu zerstören. Und zwar so viel, wie es geht. Vielleicht schafft das nur ein paar Jahre, aber zumindest nehmen die das ernst. Und ich glaube, das muss man auch ernst nehmen, wenn es da Menschen gibt an der Spitze des Iran, die sagen, wir wollen Israel ausradieren. Ja. Und wie die Proxys ausgestattet haben mit Waffen und mit den Möglichkeiten, zum Beispiel auch unseren Handel zu gefährden, die ganze Region zu destabilisieren, da kann man ja schon sagen, na ja, ein Krieg, der dazu führt, dass das weniger passiert, den kann man schon auch rechtfertigen. Ja. Die Frage, wo ich die Skepsis teile, ist, kann man mit einem Krieg, den man aus der Luft führt, eine positive Veränderung herbeiführen, die dann auch zu einer demokratischen und positiven Entwicklung im Iran führt. Aber vielleicht muss man da einfach bescheidenere Ziele ansetzen. Ich habe noch zwei Fragen. Die eine an Sie, Herr Lange, nämlich Europa. Was ist das? Was haben wir da eigentlich zu bieten? Man hat das Gefühl, wir stehen mal wieder so am Spielfeldrand und kommentieren das dann und verweisen auf Völkerrecht und so weiter. Das ist ja auch sehr ehrenhaft, aber welche Rolle spielen wir da und warum wirken wir da so unglaublich machtlos? Weil wir keine Macht haben. Also wir haben aber weil sie wirklich nicht haben oder weil wir sie nicht haben wollen in gewisser Weise? Das ist ja beides das Gleiche. Die Fähigkeit zu haben und den Willen zu haben, die Fähigkeiten einzusetzen, das gehört ja zusammen. Mhm. Wir haben beides nicht. Wir äußern eigentlich in klassischer deutscher Tradition Wünsche an die Welt oder wir appellieren an irgendwen. Wir haben aber keine Machtinstrumente. Und selbst wenn wir vielleicht welche hätten im kleinen Umfang, dann wollen wir sie nicht einsetzen, um die Entwicklung so zu beeinflussen, wie wir uns das wünschen oder geopolitisch gesprochen, wie das unserem Interesse entspricht. Mhm. Wenn man die ja sehr romantisierte Rede des kanadischen Premierministers Carney in Davos, wenn man die ernst nehmen würde, die Mittelmächte müssen es jetzt machen. Genau. Weil die Amerikaner sind unter Trump ein bisschen komisch. China wollen sozusagen eine globale Dominanz aufbauen. Wir müssen jetzt als Mittelmächte zusammenhalten und was tun. Dann könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, da müssen die Mittelmächte dafür sorgen, mit ihrer militärischen Power eine demilitarisierte Zone an der Straße von Hormuz herbeizuführen. Davon sind wir alle betroffen. Das nützt uns, wenn da frei gehandelt werden kann. Das nützt der ganzen Welt und das stärkt auch die Position der Mittelmächte. Aber wenn jetzt sozusagen das sich beschränkt auf, wir singen die Marseillaise auf einem Flugzeugträger und sagen, wenn sich die Lage beruhigt hat, wenn sich die Lage beruhigt dann, hat, dann kommen dann, wir. Ja. Dann muss man sich nicht wundern, dass Dinge passieren, die nicht in unserem Interesse liegen. Mhm. Und Frau Samiri hat an Sie zum Schluss die Frage, was ist sozusagen das schlechteste Szenario, wenn Sie das jetzt einmal weiterdenken. Also angenommen, die Amerikaner machen das, weil Trump auch immer wieder gesagt hat, wir holen die Jungs nach Hause, keine teuren Kriege, sinnlosen Kriege, irgendwo weit weg in irgendeinem Wüstensand, das machen wir alles nicht mehr. Und bevor wir uns da richtig reinziehen lassen, ziehen wir uns einfach zurück, weil wir verstanden haben, in Wahrheit ist das eine große Falle, je länger dieser Krieg dauert. Was kann dann sozusagen schlimmstenfalls passieren, wenn diese Strukturen, von denen Sie sagten, die sind sehr dezentral? Haben wir dann irgendwann sagen lose Verbände, die einen hier, die anderen dort und alle ziehen marodierend durchs Land? Ich meine, es gibt so viele Beispiele, wo dann am Ende einfach über Jahrzehnte hinweg Warlords aufeinander losgehen. Dann kommen ab und zu mal die Amerikaner vorbei, hauen mal wieder eine Bombe irgendwo drauf. Aber du löst den Grundkonflikt nicht mehr. Also es gibt eine ganze Reihe von Szenarien. Mhm. Und welches Szenario eintritt, hängt auch vom weiteren Verlauf dieses Krieges ab. Beispielsweise, mhm. wenn wir weitere Enthauptungsschläge sehen. Zum Beispiel der Nachfolger von Khamenei, also der zweite Khamenei, wird jetzt auch getötet. Kann ja sein, ne? Was sehr naheliegend ist. Ja. Übrigens gibt es auch da andere, die für die Nachfolge in Frage kommen und auch schon auf Shortlists und Ähnlichem stehen. Aber angenommen, man geht immer weiter. Eine prominente Person nach der anderen. Irgendwann haben sie nicht mehr so viele prominente Führungsfiguren in der politischen Riege und auch nicht in der militärischen. Wenn das der Fall sein sollte, dann würden wir eher Fragmentierungserscheinungen sehen. Wir haben immer noch stark bewaffnete und sehr einsatzfähige Teile des Sicherheitsapparates, aber dann keine starke, prominente Figur, die sich da irgendwie durchsetzen die kann. Die die verbindet sozusagen. Die die verbindet und ja. Wir sehen das in einem Land, das Kapazitäten hat, die sehr besorgniserregend sind, mit Blick auf Cyberkapazitäten, mit Blick auf ballistische Raketen, mit Blick auf Drohnentechnologie, genau. mit Blick auf nukleare Kapazitäten. Dann ist das natürlich ein Horrorszenario, auch gerade für die Region drumherum. Ich habe es ja schon erwähnt, schon jetzt zieht Iran ja eine Region von 500 Millionen Menschen mit in diesen Konflikt rein, die betroffen mhm. sind. Wir werden in der Region ohne hin in dieser Folge eine massive Rüstungsspirale sehen. Also alle wollen jetzt Luftabwehrsysteme, die modernsten. Das wird enorm sein. Wir werden vermutlich mehr Anreiz sehen für nuklearen Rüstungswettlauf. Übrigens auch in Iran könnten wir mehr jetzt unter Mojtaba Khamenei gegebenenfalls in eine solche Richtung gehen. Das heißt, die Anreize dafür sind gestiegen. Das Worst-Case-Szenario wäre aber auch, dass wir vor allen Dingen durchlässige Grenzen haben in der Peripherie Irans, an der Grenze zu Afghanistan, zu Pakistan, Drogenschmuggel, Waffenschmuggel, ja, terroristische, transnationale Bewegungen, massive Fluchtströme und dazu ein stark, fast totalitär geführtes System nach innen, Polizeistaat. Wir sehen ja schon, die Internetblockade hat ja massiv zugenommen in Iran. Mhm. Wir entwickeln uns mehr und mehr in Richtung nordkoreanisches Modell. Deshalb ist es so wichtig, dass wir eine andere, in Europa, eine andere Perspektive haben sollten als eine reine Isolationspolitik gegenüber mhm. Iran. Wir dürfen die Menschen dort nicht im Stich lassen. Und das ist nichts anderes. Wenn Sie eine reine Isolationspolitik verfolgen, lassen Sie die Leute dort im Stich. Mhm. Und das ist sozusagen eines der Worst-Case-Szenarien, die sich entwickeln könnten. Ein wahrscheinlicheres, vielleicht nicht das Worst-Case, was wir sehen, stärkere Involvierung sicherlich des Sicherheitsapparates in den politischen Machtstrukturen. Das sehen wir schon jetzt. Und die Bevölkerung wird, wenn dieser Krieg vorbei ist, schwerst darunter zu leiden haben. Sie werden die Leidtragenden sein. Die Paranoia in diesem System war schon im 12-Tage-Krieg auf dem absoluten Höhepunkt. Man muss sich mal vorstellen, was jetzt mit den Menschen passiert. Wir haben vorher schon mehr als 53.000 Verhaftungen gehabt. Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende, die im Zuge der Proteste getötet worden sind. Internet-Shutdowns, die weit über das hinausgehen, was wir je vorher erlebt haben. Das kann noch mal deutlich potenziert werden. Also, ich danke Ihnen allen ganz herzlich. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir insbesondere über dieses Thema gesprochen haben. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.